jeden Tag, jede Stunde, jede Minute lassen wir unseren Lobpreis, Herr, von dir aufsteigen. Halleluja, du hast Wohlgefallen an unserem Lobpreis, Herr. Und unser tiefstes Sehnen und unser tiefstes Bedürfnis, Halleluja, ist dich anzubeten. Herr, du bist so wunderschön und so herrlich. Und alle Ehre gebührt dir allein. Herr, heute Morgen, wir geben dir alle Ehre. Und wir lassen unseren Lobpreis aufsteigen vor dir. Wir lassen unser Herz zu dir aufsteigen. Herr, du bist unser einziger Gott. Es gibt keinen anderen neben dir. Alle Ehre gehört dir und alle Macht und aller Ruhm und aller Herrlichkeit und alle Stärke, alles geben wir dir, alles gehört dir. Halleluja. Oh, wir beten dich an heute Morgen. Danke, Herr. Halleluja. Du bist so wunderbar. Oh, was schäkere. Oh, bete ihn nochmal in 9 Sprachen an. Schobelelele. Schobelelele. Korredelele. Schobelelele. Sobelelele. Amelele. Stimme zu erheben und den Herrn aller Herren zu preisen und zu loben mit allem, was in dir ist, mit allem, was in uns ist, mit allem, was in uns ist, Herr. Du bist herrlich. Gott ist herrlich. Oh, riech mal an der Rose von Sharon. Da ist ein Duft in diesem Raum von der Rose von Sharon. Riech mal seinen Duft, riech mal die Rose. Er ist da, er ist hier mit seinem Duft. Mit seinem Duft der Rose. Halleluja, mit seinem Lilienduft. Oh Jesus. Sag es ihm. Sag ihm von deinem Herzen, wie schön er ist, wie sehr du ihn liebst, wie viel er dir bedeutet. Jesus, wir sagen dir, du bist der Schönste unter Zehntausenden. Oh, der Schönste unter Zehntausenden bist du. Unser Bräutigam, unser Herr, unser König, unser starker Gott. Der war und der ist und der kommt und er stärker ist als der Feind. Weißt du, dass dein Gott stärker ist als der Feind? Er ist stärker. Er ist stärker. Er ist stärker. Er ist stärker als der Feind. Er ist der Stärkste. Er hat den Feind besiegt. Er ist stärker. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. An welchem Tag leben wir? Am 3. Tag. Das heißt, er richtet uns auf am 3. Tag. Wofür? Vor seinem Angesicht zu leben. Weißt du, dass du lebst, um vor seinem Angesicht zu leben? Leben bedeutet, vor seinem Angesicht zu leben. Jeden Tag, jede Stunde. Und ich sag dir, sein Angesicht ist nicht grimmig gegen dich. Es ist grimmig gegen den Feind. Aber es ist voller Liebe dir zugewandt. Er ist der Schönste aller Schönen. Halleluja. Halleluja. Dann heißt es so, lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen, der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Halleluja, und sein Regen ist hier. Sein Regen ist hier. Danke, Herr, dass es regnet. Dass es regnet, die ganze Zeit schon. Es regnet. Halleluja. Wo du dich vielleicht trocken gefühlt hast, da ist sein Regen da. Und er durchspült dich jetzt. Er durchspült dich mit seinem Regen, mit seinen Fluten. Überflutung haben wir gesungen. Überflutung. Und das ist eine Überflutung von seinem Regen. Regen, oh Regen, Regen, Regen, Regen, Regen. Vor seinem Angesicht. Weißt du, was vor seinem Angesicht ist? Es ist Freude im Überfluss. Freude im Überfluss ist vor seinem Angesicht. Also immer, wenn du ihn anschaust, läufst du über mit Freude. Weißt du, wir können nicht traurig bleiben vor seinem Angesicht. Dann hast du ein anderes Angesicht angeschaut. Aber wenn du sein Angesicht anschaust, dann strahlen wir vor Freude. Und sein Wille ist, dass sein Volk strahlt vor Freude. Weißt du, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Weil der Sieg steht fest. Egal, durch was du vielleicht durchgehst. Aber vor seinem Angesicht verwandelt sich alles Bittere, Schwere in Freude. Also wende ihm einfach dein Angesicht zu. Und er hat sein Angesicht dir zugewandt. Weißt du, du musst gar nichts mehr machen, damit sein Angesicht dir zugewandt ist. Sondern dein Angesicht, sein Angesicht ist dir zugewandt. Er sucht sein Volk heim. In dieser Stunde. Hier, überall auf der Welt. Und sein Regen fällt. Sein Regen fällt. Immer stärker. Danke, Herr. Fällst auf jeden Einzelnen. Oh, weißt du, das ist eine Leichtigkeit, die kommt vor seinem Angesicht. Du musst ihm nicht gefallen. Du hast ihm schon gefallen. Und hat Freude an dir. Viele haben sich so angestrengt. Und gesagt, wie kann ich es schaffen, dass mein Herr sich an mir freut? Aber er sagt dir, ich habe es gesehen und ich habe deine Opfer gesehen. Und es ist wertvoll in meinen Augen. Dein Lobpreis ist wertvoll. Aber du gefällst mir in jedem Fall. Ich habe dich erwählt für diese Stunde. Halleluja, aufzustehen. Aus dem Schatten herauszutreten und meinen Namen groß zu machen. Es steht ein Volk auf in dieser Zeit, das sich seines Gottes nicht mehr schämt. Weil die Zeiten sind vorbei, wo wir zurückgehalten haben, wo wir uns vielleicht geschämt haben, den Namen Jesus zu gebrauchen oder zu sagen, wir sind Christen. Die Zeit ist vorbei. Sag mal, die Zeit ist vorbei. Ich schäme mich nicht mehr. Des Evangeliums. So, ich kenne meinen Gott. Und ich stehe für meinen Gott. Ich lebe vor dem Angesicht Gottes. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, Sekunde. David hat gesagt, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Wir müssen auch gar nicht fliehen. Wir wollen gar nicht fliehen. Weil das Schönste ist und die Fülle des Lebens ist vor seinem Angesicht und seiner Gegenwart. Halleluja, ich danke dir für deine süße Gegenwart, die hier ist. Spürst du diese süße Gegenwart? Oh, sie macht alles gut. Sie macht alles gut. Wo vielleicht schwer in deinem Herzen war oder wie noch Steine, lass einfach seine Sanftheit über dich hinüber gleiten. Lass seinen Regen dich benetzen und alles Schwere wird leicht. Oh, das ist ein Aufatmen in seiner Gegenwart. Kannst aufatmen. Das ist ein Aufatmen in seiner Gegenwart. Ja, wir atmen auf. Da ist ein Hi-Hi-Hi und ein Ho-Ho-Ho. Und ein Ha-ha-ha in seiner Gegenwart. Ha-ha-ha, hi-hi-hi und ho-ho-ho. Eden hatte Adam und Eva mit Gott, die hatten eine gute Zeit. Dann wurden sie rausgeschmissen. Zu Recht. Aber Jesus hat uns Eden wiedergebracht. Und noch mehr als das. Weil Gott ist jetzt nicht nur um uns herum, sondern er ist sogar in uns hineingekommen. Weißt du, dass wir jetzt die herrlichste Zeit mit Gott haben? Und er wandelt mit uns in der Kühle des Abends und in der Wärme des Morgens. Halleluja. Wir leben mit dir. Herr, wir leben mit dir. Jede Stunde. Wir leben mit dir, nicht neben dir. Nicht getrennt von dir. Es ist ein Leben mit dir. Dein Herz verschmolzen mit unserem Herzen. Oh, danke, Herr. Oh, lass dich nochmal füllen. Füllen von seiner Herrlichkeit. Füllen, Herr. Danke. Danke für die Füllung. Danke für Füllung. Heiliger Geist, danke. Wir lieben dich. Wir lieben dein Wirken. Wir lieben dich. Heiliger Geist, danke für dein Wehen. Danke für dein Wehen. Danke für dein Wehen. Oh, danke für dein Wehen in uns. Danke. Du wehst. Du wehst in uns. Du wehst durch unsere Länder. Du wehst durch Europa. Durch diese Welt. Halleluja. Du wehst. Oh, danke für dein starkes Wehen. Ein starkes Wehen. Ein starkes Wehen. Und ein sanftes Wehen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Den Eindruck, er möchte jede Stimme heute Morgen neu salben. Neu salben. Und er möchte nicht, dass eins seiner Kinder sagt, oh, ich kann nicht gut singen. Oh, der Herr freut sich gar nicht an meinem Singen. Weißt du, der Herr freut sich an allem, was aus deinem Herzen aufrichtig zu ihm kommt. Aber er möchte auch deine Stimme heute salben. Halleluja, bist du bereit? Streck dich aus, Herr. Danke, dass du unsere Stimmen neu salbst heute Morgen. Dich zu loben, dich zu preisen. Unsere Stimme nicht für was anderes zu gebrauchen, sondern unsere Stimmen zu gebrauchen, um dich anzubeten. Dich zu loben, Herr. Und ich danke dir für deine Salbung. Ich danke dir für deine Salbung auf unseren Stimmen. Aha. Dich zu loben und zu preisen wie nie zuvor. Danke für deine Salbung. Danke für deine Herrlichkeit, die auf unsere Stimmen kommt. Geweihte Stimmen, geweihte Herzen. Herr, wir geben dir unsere Stimmen, wir geben dir unsere Herzen, die dich anbeten, Tag und Nacht, Nacht und Tag. Halleluja. Und das Feuer erlischt nicht. Das Feuer wird immer stärker. Immer stärker. Halleluja, du tust Scheit auf Scheit. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Halleluja. Preisen dich, Herr. Also genieße ihn einfach. Wir lernen es in dieser Zeit, unseren Gott zu genießen. Jeder Minute. Oh, danke, Herr. Und ich sage dir, es ist ein Siegeslachen, das in dir sich Bahn bricht. Ein Siegeslachen, das aus deinem Inneren kommt. Ströme, Ströme lebendigen Wassers. Sie kommen aus deinem Inneren. Halleluja. Es sind Siegesströme. Und es sind Wunderströme. Und Wunder kommen aus dir hervor. Und Wunder passieren um dich herum. Ströme lebendigen Wassers. Sie machen alles gut. Sie bringen Heilung. Sie bringen Befreiung. Halleluja. Wo immer du bist. Halleluja. Halleluja. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Gebundenen, dass sie wieder Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusetzen und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das Jahr der Gnade des Herrn. Wir trinken heute Morgen von deiner Gnade. Wir haben gestern schon von deiner Gnade getrunken. Und ich sehe so, es ist wie ein Gnadentrunk für jeden da. Es ist wie ein Becher, den Gott dir reicht. Und er ist voll mit Gnade. Der ist voll mit Gnade. Willst du den trinken? Wollen wir ihn trinken? Den Gnadenbecher. Halleluja. Gnade, nimmst du Gnade, ergreifst du seine Gnade. Herr, wir trinken von deiner Gnade. Danke für den Gnadenbecher. Gnade. Das Gnade. Das Gnade. Was du mit all deiner Anstrengung nicht erreichen konntest, auch deiner christlichen. Es gibt dir seine Gnade. Seine Gnade, sie ist da, sie ist da. Halleluja. Danke, Herr, Gnade. Gnade. Gnade. Weißt du, das Gute ist an Gnade. Das Gute an Gnade. Das Gute an Gnade ist, sie macht uns gnädig. Mit uns selber. Auch mit anderen. Oh, trink noch mal. Gnade, Gnade. Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. Herr, wir trinken Gnade. There's grace, grace. We're drinking from your grace. And our cup runs over. Unser Becher fließt über. Es ist der Gnadenbecher, den er dir reicht. Und es ist nicht nur ein bisschen drin, sondern der Becher fließt über, über. Dir nicht verdienen konntest. Gnade, der dir einfach gibt, weil er dich so lieb hat. Weil er dich so lieb hat. Weil dein Gott dich so lieb hat. Weil dein Gott dich so lieb hat. Danke, Herr, dass du uns so lieb hast. Dass du viel besser bist, als wir je dachten. Es ist noch viel besser. Er ist noch viel besser, als du je gedacht hast. Thank you. uns wird nichts mangeln. Er führt uns auf grüne Auen. Ich habe gerade wunderschöne grüne Auen gesehen. Und weißt du, du bist zu Hause auf den grünen Auen. Dein Zuhause, unser Zuhause, sind die grünen Auen. Das sind die grünen Auen. Überall, wo das nicht ist, da ist gar nicht unser Zuhause. Was machen wir da? Da drehen wir einfach um. Sagen, Herr, ich gehe auf die grünen Auen, wo ich vor deinem Angesicht lebe. Wo mein Becher überfließt. Wo ich gesalbt bin. Er salbt mein Haupt mit Öl. Oh, er salbt dein Haupt gerade mit Öl. Frischem Öl. Mit frischem Öl. Frisches Öl. Frisches Öl. Das Öl auch natürlich wird ranzig mit der Zeit. Und dann werden wir, ja, stinken wir einfach. Deshalb brauchen wir unbedingt frisches Öl, um den Wohlgeruch von ihm auszustrahlen. Also empfang gerade mal eine Salbe, eine Zuteilung seines frischen Öls. Danke für frisches Öl. Ölwechsel ist heute angesagt. Ölwechsel. Ölwechsel. Oh, alles wieder geschmiert. Ist auch gut für deine Gelenke. Halleluja, die werden auch gleich geheilt. Halleluja. Streck dich mal aus, wenn du irgendwo Gelenkprobleme hattest. Danke, Herr, für frisches Öl. Halleluja, das jetzt durch alle Gelenke fließt und Heilung bringt. Ich rufe Heilung aus bei allen Gelenken, über Fingern. Halleluja, Knien, Schultern. Halleluja, Knöcheln, Hüften. Danke für dein frisches Öl, das jetzt alles schmiert. Alles schmiert wieder. Alles schmiert, jeder Schmerz verlässt dich. Frisches Öl. Halleluja. Frische Gelenkschmiere. Frische Gelenkschmiere. Und alles läuft wieder rund. Oh, danke, Herr. Wir preisen dich, Herr. Oh, Halleluja. Danke. Frisches Öl. Wirbelsäulen, sieh wie das Öl die Wirbelsäulen runterfließt und Heilung bringt. Alle Gelenke, alle Bandscheiben. Oh. Heilung fließt durch alle Wirbelsäulen jetzt. Oh. Alles richtet sich auf. Hieß ja in Hosea 6, ist dieses der Tag, an dem der Herr uns aufrichtet. Und er richtet auch deine Wirbelsäule auf. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Schnupper nochmal. His fragrance is here. Sein Wohlgeruch ist hier. Halleluja. wenn auch jetzt das Wort kommt von unserem geliebten Papa dieses Hauses, Bruder Jün. Bist du weiter vor seinem Angesicht? Halleluja. Du trinkst weiter. Der Becher bleibt weiter gefüllt und fließt über. Du darfst trinken. Wieder zu euren Plätzen gehen. Halleluja. Gefüllt mit ihm. Gefüllt mit seiner Herrlichkeit. Und jetzt lasst uns unseren geliebten Bruder Jün begrüßen. Halleluja. Halleluja. Und seinen Sohn Isaac, der ihn übersetzen wird. Wir sind so froh, dass ihr hier seid. Wir sind auch froh über Joshua. Gebt ihm auch nochmal einen wunderbaren Applaus, während er geht. Halleluja. Es ist eine absolute Ehre, diese wunderbaren Männer Gottes hier zu haben. Halleluja. Ja, genau. Ihr dürft nach vorne kommen. Begrüßt sie nochmal mit einem donnernden Applaus. Halleluja. Weil Gott lebt in ihnen. Jesus ist so mächtig und stark in ihnen. Und wir erwarten ein mächtiges Wort heute Morgen. Isaac fängt an. Huhu, stark. Halleluja. Wir lieben unserem Bruder Isaac, er ist wunderbar, ein starker Mann Gottes auch. Halleluja, das Wort des Herrn. Amen. Also ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, weil ich weiß, ein paar Stunden oder kurz vorher würde mein Vater sagen, so mein Sohn, jetzt bist du dran. Und dann sage ich, ich wurde gar nicht eingeladen. Nee, du bist dran. Und ja, vielen, vielen Dank und Pastor Georg, Pastor Irina für den wunderbaren Schwarzwälder Kirschtorte gestern Mittag. Wir dürfen gemeinsam Vaters Geburtstag noch nachfeiern. Also in der chinesischen, ja. Happy Birthday to Und ja, ich habe Vater gefragt, ich sage, Papa, soll ich ein paar deiner Freunde zusammenrufen, zum Beispiel Wademar und die auch in der Frankfurt-Gegend sind. Und Papa sagt, nein, wir fahren schon zu Pastor Karl, da haben sie bestimmt Kuchen für mich. und vor 3 Wochen war Pastor Georg auch bei uns in Frankfurt und da habe ich schon gesagt, dass Papa gerne was Süßes isst. Weil solange Vater in China war, er hat kein einziges Mal Geburtstag gefeiert. Man hat gesagt, 12 Jahre lang chinesische Gefängnis, es wurde nichts gefeiert. Weil, also wirklich, Geburtstag, Hochzeitstag oder Weihnachten, es gibt nichts, was dort gefeiert dürfen. Und so sagte Vater immer, im Gefängnis kam Kuchen und Kaffee. Und vielen, vielen Dank, dass wir das noch mal nachfeiern dürfen. Mein Vater hat immer gesagt, ich teile mein Leben immer in 20 Jahren auf. 20 Jahre in China als Jugendlicher und 20 Jahre durfte ich in Leid, in Schmerzen, im Gefängnis, aber trotzdem dem Herrn dienen. Und 25 Jahre durfte er hier in Deutschland leben und das Evangelium predigen. Und jetzt ist er 65, da habe ich meinen Vater gefragt, was kommt danach in den kommenden 20 Jahren? Und er sagt, den Leidenschaften nicht verlieren, das Evangelium predigen und die Missionare in den Nahosten von Back to Jerusalem begleiten, sie lieben. Und gestern hat der Vater 12 Stunden lang Gottesdienst gehabt. Während der Fahrt Also gestern Morgen schon um 3 Uhr aufgestanden. Und bis wir hierher angekommen sind, also hat er noch Gottesdienst gehabt. Und das war eine weltweite Gebetsmarathon. Also manche kommen rein und nach ein paar Stunden gehen sie raus und gehen sie schlafen. Dann kommt die nächste Gruppe von der jeweiligen Nation. Und das war wirklich sehr, sehr bewegend. Und ich möchte nur ein paar, also ganz kurz was sagen, auch zum Geburtstag vom Vater. In den vergangenen 45 Jahren hat Vater dem Herrn gedient. Ich bin wirklich vom Herzen dankbar, dass Vater treu zum Herrn geblieben ist und treu zur Mama geblieben ist. Und das sind die zwei Sachen, die ich als Sohn, aber auch jetzt als Pastor wirklich von ganzem Herzen sagen kann, auch dem Herrn danken kann. Und zum Herrn und zu seiner Frau, meiner Mutter. Ich habe schon mal mit Pastor Georg gesprochen, als Vater in meinem Alter war, sogar noch jünger. Er hatte so eine starke Salbung von Heilung. Also jedes Mal, wenn er irgendwo hingeht, muss hinterher ein paar Männer ihn raustragen, also 4, 5 Männer ihn austragen, nur mit einer Unterhose. Weil die Heilungssalbung war so stark, wenn Geschwister seine Kleid angefasst haben, die wurden sofort geheilt. Und das ging wirklich Tag und Nacht, Jahr für Jahr, Monat für Monat. Und irgendwann, also mein Vater hat es so zu mir gesagt, mein Sohn, irgendwann, ich bin so müde geworden. Es ging nur noch ums Heilung. Und ich habe überhaupt keine Zeit mehr, und zum Essen, zum Schlafen, überall, wo ich war, war nur Menschen. Weil zu seiner Zeit, China hatte noch viel mehr Bedürfnisse wie jetzt. Die Menschen waren noch viel, viel ärmer, konnten also Ärzte nicht leisten. Und irgendwann ist Vater auf den Knie gegangen, er hatte folgendes Gebet gesprochen. Er sagte, Herr, ich möchte diese Salbung nicht mehr haben. Weil er war so jung, er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Er hatte keinen Pastor gehabt, der ihn geführt hat. Sein einziger Pastor, der war meine Großmutter, der jemand das gleiche Predigt gehalten hat. Und er kann wirklich nicht viel sagen. Und so hat der Vater gesagt, Herr, nimm diese Salbung komplett weg. Ich möchte mich hier drauf konzentrieren, um das Evangelium zu predigen und Gemeinde zu bauen. Und später habe ich Vater gefragt, ich sage, Vater, man kann eigentlich auch beides haben. Und Vater sagt, ja, damals habe ich das nicht so gewusst. Aber zu seiner Zeit, das war die beste Entscheidung, sagt Vater, das, was er im Leben jemals getroffen hat. Und zu sagen, Herr, nimm das weg, aber ich möchte mich auf diese zwei konzentrieren. Und der Vater sagt, sonst wäre er der größte Sektor in ganz China geworden. Das war nur noch ging es nur um Heilung, um Zeichen und Wunder. Und deswegen ich bewundere wirklich dieses Herz der Erweckung, also jetzt so viele Jahre immer noch vorantreibt und Menschen darin trainiert und weitergibt. Eine zweite Sache war, Vater ist 1998 nach Deutschland gekommen und er hat im Keller von diesem Freund gewohnt. Also wir kennen auch diesen nicht gemeinsamen Freund, aber wir kennen ihn. Hat im Keller gewohnt und der Herr sagt zu meinem Vater, Yün, schreib deine Lebensgeschichte auf. Und Vater sagt, Herr, ich habe noch nie jen etwas aufgeschrieben. Also so ein Artikel, ich habe gepredigt, ja, aber nicht also etwas geschrieben. Und der Herr sagt, doch, du schreibst. Und Vater sagt, im Keller, das war nur eine Matratze. Er hat sich auf dieser Matratze gekniet und hat drauf gekniet und geschrieben. Über 100 Mal hat er geweint. Und jedes Mal, wenn er geweint hat, wurde dieses Papier wieder kaputt. Dann muss er wieder neu schreiben. Also über 100 Mal hat er geweint und geschrieben. Nach mehreren Monaten sagte der Herr zu ihm, jetzt bist du geheilt. Die Geschichte, was du aufgeschrieben hast, was du aufgearbeitet hast, jetzt habe ich dein Herz geheilt. Und während des Buchschreibens und dieses Freund speziell und kommt jeden Tag zu ihm und sagen, Bruder Jün, hör auf mit deinen Büchern schreiben. Und dein Buch wird nicht mal 4 Stück verkauft werden. Du bist ein Bauer, du kannst kein Bücher schreiben. Und jedes Mal, Vater weint wieder vor Gott und der Herr sagt, mein Sohn, hab keine Angst, schreib weiter. Deine Geschichte würde viel, viele Menschen zur Freude, zur Heilung, zur Zuversicht werden. Und an dem Tag, als dieses Buch veröffentlicht werden sollte in London, auf Englisch, und die Nacht davor hat der Herr, mein Vater, eine Vision gegeben. Er hat ein langes Tisch gesehen. Auf dieses Buch, also auf dieses Tisch, sein Buch wurde auf verschiedene Sprachen, verschiedene Buchtitel gedruckt. So weit das Augen ausreicht. Und der Vater im Schlaf und hatte schon eine Entscheidung getroffen. Aber er ist auch aufgestanden, auf die Knie gegangen. Er sagte, Herr, egal wie viel dieses Bücher verkaufen wird, alles sollte in der Mission gegeben werden. Und er hat auch hatte noch nie vor Geschäft damit gemacht oder mit der Bücherdruckerei zu tun gehabt. Und dann am ersten Tag kommt ein Pastor in den Buchveröffentlichung rein und er sagt, ich möchte 4000 Stück haben. Ein einziger Pastor. Und dann sagt mein Vater zu seinen Mitarbeitern, ich habe euch gesagt, ihr habt nicht geglaubt. Jetzt habt ihr die Mühe, wieder ins Lager zu fahren. Und ja, ich bin dankbar, dass dieses Herz nicht an vergängliche Dinge hängt, sondern bei Jesus. Wollen wir jetzt über Wirkung sprechen, auch seit mehreren Tagen und Wochen. Und Vater sagt, das ist wichtig für Erweckung, dass es auch weitergeht. Langfristig, das ist das Wort vom Vater, dass es langfristig, lebenslang weitergeht, dass der Herr uns gebrauchen kann. Und gestern während des Kaffeetrinkens hat Vater auch kurz erwähnt, in China wurde Vater sehr, sehr stark verfolgt von sichtbaren Feinden. Mit körperlichen Schmerzen, mit Folterung und so weiter. Und dann ist er nach Deutschland gekommen, nach Europa gekommen. Und überall hat er unsichtbare Feinde. Und die Bücher geschrieben haben, Videos aufgenommen haben, Zeitungen herausgegeben haben, Briefe und Pastoren kontaktiert haben und gegen Vater Dinge wirklich in Unwahrheit geschrieben haben. Und 25 Jahre lang. Also ich als ein Sohn, auch als ein Mann Gottes, kann ich wirklich bezeugen, 25 Jahre lang, entweder zu Hause oder in der Öffentlichkeit, ich habe noch kein einziges Mal vom Vater gehört, ein einziges negatives Wort, ein einklagendes Wort, ein bitteres Wort gegen seine sozusagen Feinde. Nur einmal hat er, also das hat er bei Pastor Georg gesagt, oh, es tut mir so leid. Also ist es so traurig, dass sie so geworden sind. Das war wahrscheinlich das einzige Mal, wo er ein bisschen traurig seine Äußerung gegeben hat. Und ich bin so dankbar, wirklich so dankbar für Männer und Frauen Gottes unter uns. Ich möchte auch gleichzeitig als ein junger Prediger uns alle, die noch jung und frisch und im Geist und im Glauben sind, auch ermutigen, dass was wir am Herrn festhalten, das gibt die nächste Generation und die übernächste Generation viel, viel Vorbilder und Zuversicht und Kraft, in Erweckung weiterzuleben. Und heute Nacht, als wir nach Hause kamen, ich habe eine Geschichte nochmal vom Hebräerbrief Kapitel 11, die Glaubenshelden einmal durchgegangen. Dann bin ich bei Jakob stehen geblieben. Da steht ungefähr so ein Vers, Jakob im hohen Alter und er segne seine Kinder, segne die Kinder von Josef und er stützt über den Spitze der Stock, also den Stock, wo sein Leben begleitet hat. Dann die Geschichte, das steht in 1. Mose 30, 31, und, nachdem Jakob mit dem Engel Gottes gekämpft hat, das steht, da läuft er gehängt. Und wenn ich über Vaters Leben denke, da denke ich wirklich oft über einen Mann, der jeden Tag hängt. Der läuft nicht in seiner eigenen Kraft und mit erhobener Haupt, natürlich auch in Freude, aber er stützt jeden Tag an diesen Stock. Und Pastor Georg hat das immer wieder gelehrt, fast alles, was mit Holz also zu tun ist in der Bibel, das hat auch mit dem Kreuz zu tun. Und hier wirklich auch eine Ermutigung, vielleicht eine Erinnerung für uns alle. Oft in einer Erweckungskonferenz oder in einer Begegnung mit Gott, es passiert Heilung, passiert Wunder, passiert wirklich Aufbrüche und Durchbrüche, aber es passiert auch Dinge, wo wir anfangen, gehängt zu laufen. Nicht mehr so schnell in unserer eigenen Kraft. Nicht so da und dort hinrennen, wo der Herr uns überhaupt noch nicht haben möchte, sondern jeden Tag drauf stürzen an den Kreuz Jesu, dass er für uns gestorben ist. Und so wie der Engel des Herrn klopft an die Schulter vom also unser Herrn auferstanden ist. Es sind so viel Geschichte von dem Gotteswort, als er von den Toten auferstanden ist und er zeigt sich seiner Jünger. Er zeigt seiner Jünger seine Seite und seine durchgebohrte Hände. Und lass uns an diesen Dingen festhalten. Und das sind ein paar Lektionen, was ich vom Vaters Leben gelernt habe. Deswegen sage ich wirklich oft zum Herrn, ich sage, Herr, ich möchte auch ein gehängtes Leben führen. Nicht in eigener Kraft, nicht in eigener Weisheit, sondern in Kraft des Kreuzes. Amen. Amen. I have deciding to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. 有多少人你渴望和一样的来跟随耶稣的站起来，好吧？ Jedes Mal frage ich erneut, bist du bereit, Christus heute noch nachzufolgen, lebenslang? Dann lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Und ich habe mich wirklich gefreut, Georg und Irena, geistliche Kinder wiederzusehen, aber auch Pastor Joshua aus Kanada. Und während des Kuchenessens hat der Herr ein Bibelvers in mein Herz hineingelegt. Und während des Kuchenessens, ich führte einen Dialekt mit dem Herrn und auch mit mir selbst. Man selbst sagt 65, Joshua, du bist schon alt. Und dann kommt die Antwort, nein, ich bin nicht alt. Und ihr Lieben, ich habe angefangen mit 16 das Evangelium zu predigen und jetzt bin ich 65, also knapp 50 Jahren. Ich möchte wirklich eine Dinge uns alle mitgeben. 神告诉我的第一句话，就我遇见主的时候，他告诉我的第一句话就是：你们要往普天下传福音，是万，你们要去往普天下传福音，这天国的福音传遍天下，耶稣就来了。 Und ich war damals 16 Jahre alt, habe noch nichts verstanden, aber ich hörte, wie der Herr zu mir sagt, Jün, steh auf und geh Richtung Westen, geh Richtung Süden, verkündigt das Evangelium. In den anderen Worten, das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, das Evangelium des Reich Gottes sollte durch die ganze Welt gepredigt werden. Dann kommt unser Herr wieder zurück. 后来我20岁的时候得到一张通缉令，要追捕我，要监狱的时候。 要关监狱的时候，突然之间，我听到主在告诉我说：“你要去，是万民做我的门徒。”一个更大的挑战。 Und mit 16 der Herr sagt zu mir: Geh du hin, Aber mit 20 hörte ich, wie der Herr zu mir sagt, unter Mach zu Jünger aller Nationen. Fing an, nicht nur selber zu predigen, sondern predige mit allen anderen zusammen. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Niemals zurück, niemals zurück. 这是你自己的一个决定，要跟从耶稣，要成为一个有风有火的传道人。 Liebe Geschwister, der Herr segne euch. Der Geist des Gottes erfüllt euer Herzen neu, damit wir alle, bis wir unserem Herrn in der Ewigkeit wiedersehen, dass wir ein Leben führen mit Wind, mit einer Frische, mit dem Feuer des Heiligen Geistes. 所以昨天约书亚在教大家一个，好好好，我这里面就开始火火火，那就是火，中国他说火火火，就是火火火，火火火，圣灵的火，火火火，圣灵的火，燃烧住你火火。 Und Pastor Joshua hatte gestern Abend mit uns so sehr, so tief in der Gegenwart des Herrn hingeführt. Und als er das Hihi, Hoho, Haha uns auch gelehrt hat, in mir sofort kommt dieses Wort Ho-Ho-Ho. Also H-U-O. Ho heißt Feuer. Ho, Shengling da Ho heißt Feuer des Heiligen Geistes. Und brennt in dir und in mir. Halleluja. Ja. Mm. Feuer des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes und er brennt in Deutschland, in ganz Europa. Amen. Amen. Komm, ihr Lieben, streck doch deine Hände zu deinem Nachbar. Mit deiner Glaube, mit deiner Zuversicht. Sag zu deinem Nachbar und lass uns weiter brennen im Feuer des Heiligen Geistes. Amen, Amen, Halleluja, ho, ho, ho, Schenlinda, ho, Amen. Feuer, Feuer, Feuer des Heiligen Amen. Geistes. Amen. Hau,平安坐下. Lass uns wieder Platz nehmen im Frieden. Das ist wahrlich eine Offenbarung vom Herrn. Dieser Hi Hi Ho Ho Ha Ha funktioniert international. Halleluja. Ich war damals Anfang 20. Ich war wirklich mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt. Ich habe gepredigt, dann wurde ich verhaftet, für 4 Jahre verurteilt, weil im Gefängnis mein Herz so erfüllt war mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und deswegen haben sie wieder das aufstockt auf 6 Jahre. Und dann wurde ich nach 6 Jahren freigelassen. Und der erste Person, die ich begegnen durfte, kennenlernen durfte, das war Pastor Dennis Baukamp. Und er ist seit 50 Jahren mache Missionsdienst in Hongkong. Er kommt nicht mit einer Lehre, nicht mit Theologie, nicht mit also irgendwelchen Büchern, sondern er ist gekommen mit einer Freude und mit der Kraft des Heiligen Geistes. 那个时候真的是很多这个少年人的年轻人会看到这个圣灵的火，老年人开始做梦，妇女小孩子都开始起来传福音。 Und Pastor Dennis Baukamp, er kommt mit seiner sehr, sehr simplen Art und Lehre, hat angefangen, über Heiligen Geist zu sprechen, zu singen. Und dann wurde wirklich junge Menschen erfüllt mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und die älteren Geschwister haben angefangen, Visionen und Träume zu sehen. 我看那个圣灵在复兴的，包括我的儿子，我有一天我都在场，我在看着。 当大家被圣灵来充满的时候，他躺到地上连个多小时醒不过来了，就大家谁拍也不会动了，他都醒不过来。大家很多人开始哭说：“怎么办？”我说：“不要管，这是圣灵在触动他。”后来到两个小时以后了，他醒来了，他说：“是不是耶稣把他带到天上去了？”他看见有人在往地下倒火。 10, 11 Jahre alt. Und Pastor Dennis kam und haben für alle gebetet und mein Sohn war auch dort. Und plötzlich kommt der Feuer des Heiligen Geistes auf sein Leben, also auf mein Leben. Und mein Sohn lag auf dem Boden für 2 Stunden lang wie tot. Hatte keine Geräusche von sich herausgegeben. Alle haben ihn geschüttelt und geguckt, ob er noch lebte. Und ich habe mich gefreut. Und ich habe gesagt, lass meinen Sohn in Ruhe. Er wird schon wieder zurückkommen. Nach über 2 Stunden, mein Sohn ist aufgewacht von den Stielen. Und er sagte, der Herr hat mich in den Himmel genommen und er hat Feuer in mein Leben hineingegeben. Halleluja. Und es ist wirklich so, ich bin so, so dankbar, dass über die Erweckungswelle aus der Universität Asbury und von wirklich einem Ort im Hinterland von Amerika, von Menschen, die überhaupt nicht viel mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich folge auch die Fotos und Videos und ermutigt eine weltweite die chinesische Gemeinde auch im Fluss des Heiligen Geistes mitzugehen. Und der Heilige Geist erinnert mich, als du jung warst, du warst genauso, so verrückt und so hingegeben, ohne jegliche Angst. 我这50年来我经历过这个，当时教会的复兴根本没有乐器啊。 什么麦克风啊，乐器啊，你有1000人、2000人聚会也没有麦克风，也没有乐器，也没有电子琴或者什么。可是呢，神迹奇事，大批的灵魂涌进神的国度。Als ich jung war in China, ich habe Bewegung geleitet, eine große Evangelisation geleitet, aber ich habe noch nie ein Mikrofon gesehen, wusste auch nicht, was ein Mikrofon ist. Und wir haben einen Gottesdienst mit 1000, 2000 Menschen und ich habe gepredigt, alle haben verstanden und das war die Kraft des Heiligen Geistes und wir haben keine Musiker. Ich habe noch, also in meinen Jugendjahren habe ich noch nie ein Instrument gesehen. Wir haben einfach gesungen und gesungen und gesungen unter ihnen Freude des Heiligen Geistes. 圣灵开始做事的时候，你知道，1949年中国。 毛泽东执政的时候，共产党执政的时候，把宣教士赶走的时候，中国连天主教所有国外的联会村80万基督徒，加上天主教， 1949, die Kommunisten kommen an der Macht. Sie haben die Kirchen niedergerissen, Bibel verbrannt, Missionaren getötet und nach Hause geschickt. Und nicht nur die Charismatischen, sondern von allen Kirchen, inklusive auch die Katholiken. Es gab im ganzen Land nicht so circa 800.000 Christen. Das ist wenig. Und ich bin zu dieser Zeit vom Herrn gesehen worden. Er hat angefangen, mich zu gebrauchen. Und wir hatten gar keine Musik. Wir haben gar keine Instrumente. Wir haben nie Bibelschule besucht. Aber wir haben Gottes Wort geliebt. Wir haben das Gebetsleben gelebt. Und wir waren gehorsam gegenüber der Heilige Geistes. Und dann jetzt, nach so vielen Jahren, ohne jegliche menschliche Führung, und die Gemeinde hat sich von 800.000 auf 150 Millionen gewachsen. Halleluja, Halleluja. Herrlichkeit. 那还是在一个逼迫的环境中啊，到处压制，到处。 Plus die Verfolgung und die Tötungswelle, die Gefängniswelle, die körperliche unbeschreibliche Schmerzenwelle durch den Gemeinden. Wie viele Häuser wurde niedergerissen von Pastoren, von Leitern, von Predigern. Aber das war so ein Feuer im Herzen, die langfristig war, diese Glüte und lange gebrannt. Unter meine Freunde, alle haben kein Zuhause gehabt. Da haben wir gesagt, Herr, überall ist unser Zuhause. Und wir haben unter dieser Orte gibt es Verfolgung, dann gehen wir zu dem nächsten Dorf, der nächsten Provinz und die nächste Gegend. China war groß. Ist groß. Halleluja. 哈利路亚，那我今天给弟兄姊妹带来一个信息，是我已经压在这心里很久的一个信息，也是2023年上帝所给我的话语。今年是一个丰收的一年，是一个更新突破丰收百倍的一年。 Ich möchte zum Schluss noch ein paar Worte mitgeben, das, was der Herr seit langer Zeit in mein Herz herangelegt hat. 2023 ist das Jahr der Ernte, ist das Jahr der hundertfach wieder zurückbekommen, was wir gesät haben. 2023 ist das Jahr der Durchbruch und der Aufbruch in unser Geist, in unser Nachfolger und zu Christus. Halleluja. Amen. Halleluja. 尽管现在在全世界还是黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，但是你不要忘记耶稣说：“你们是世上的光，你要兴起发光。”So liebe Geschwister, egal wie unsere Welt, wie die Politik, Wirtschaft, Menschen um uns, Situation in unserem Leben, wie dunkel das aussieht, wie herausfordernd sie auch sein mag. Aber eins dürfen wir ewiglich daran festhalten. Jesus sagt, ihr seid das Licht und ihr seid Salz dieser Welt. Halleluja. Ja,更新要突破. 这是的大的环境是战争、瘟疫、饥荒、地震、灾难. 小的在你的公司、在你的家中，如果是黑暗遮盖大地，幽暗遮盖住你的心，忧郁症还是什么，那你就哈哈哈，嚯嚯嚯，就好了。 Jetzt habe ich wieder den Zusammenhang vergessen. Und jetzt, unter der Sonne, es gibt nichts Neues. Und es ist nur der Hauch von Mühsam. Und es ist nichts Neues von Hungersnot, von Krieg, von all diesen Herausforderungen und Finsternis. Das sind die großen Sachen. Die kleinen Dinge, das sind kleine Füchse in unserer Ehe, in der Firma, in unser Gefühl, in unseren Finanzen. Aber in allem, und wir dürfen wirklich daran festhalten, was der Pastor Joshua uns gestern beigebracht hat. Hehe, hoho und haha im Heiligen Geist. Ja. 你就是光, 你不需要对抗黑暗, 你只要心起来, 那黑暗自动逃跑。 Und wir als Kinder Gottes, wir müssen nicht gegen Finsternis kämpfen und in der Luft rumschlagen. Wir stehen auf und werdet Licht. Und das Licht ist schon da. Das Licht lebt in uns. Halleluja. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Sing Linda, ho. Amen. 你不需要去对抗那个忧郁症，你开始有圣灵的喜乐，因为神的国不在乎吃喝，乃在乎公义、和平和圣灵的喜乐。圣灵的喜乐来，忧郁症自然就跑了。Und viele Geschwister rufen mich an und sagen: Ja, Bruder Yun, die aktuelle Lebenssituation macht meine Freude kaputt. Und ich sage, das Gotteswort sagt klar und deutlich, Reich Gottes besteht nicht nur von Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Fing an, lass dich erfüllt werden mit seinem Heiligen Geist. Unter dieser Hoffnungslosigkeit wird automatisch auch weggehen. Halleluja. 所以我鼓励弟兄姊妹要珍惜约书亚昨天给大家带来的这个信息, 火火火, 圣灵的喜乐。 Amen. Ihr Lieben, die Botschaft von gestern Abend ist sehr einfach, aber und es ist lebensentscheidend. Und lass uns das auch mitnehmen für unser Leben, auch das tägliche Praktizieren, ihm Kraft des Heiligen Geistes zu leben, Jesus nachzufolgen. Und in den letzten 3 Jahren viel Christen und Kinder Gottes, auch viele meiner Freunde, die haben ihnen Freude Stück für Stück verloren und leben wirklich in einer unausgesprochenen Angst. Aber es ist Angst, es ist Sorgen. Und ich weiß noch ganz klar, das allererste Mal, als wir hier in neuen Gebäude und vor ein paar Jahren gepredigt haben, alle hatten noch Masken an. Hier, ich möchte uns nochmal einen Satz vom Herrn uns mitgeben. Verliere niemals ein Herz, ein ermutiges Herz, ein kühnes Herz, ein Herz voller Zuversicht. 我来到我们这个教会，我感受到这个教会不但是个荣耀的教会，神荣耀生命，这个活出神生命荣耀的这个教会是一个有使命感的教会。 Und ich liebe diese Gemeinde, und also nicht nur, weil ich euer Pastoren liebe, sondern ich sehe wirklich, das ist eine Gemeinde nicht nur erfüllt von Freude und Feuer, sondern diese Gemeinde hat einen Auftrag. Amen. 所以今天呢，给大家的分享的信息，有我的儿子这个名字有关，叫以撒，在饥荒年间，人这样，人要那样，该怎样选择的时候，他。 他没有找神，神找到了他。他思想里说，神告诉他，以撒，不要这样，不要那样，要留到这里，留到基拉尔。So, zum Schluss möchte ich kurz über Isaac sprechen. Und ein Gottes Wort sagt, es kommt wieder eine riesengroße Hungersnot in das Land. Und Isaac hatte noch gar nicht Gott gefragt, was zu tun ist. Vielleicht er war gerade dabei zu überlegen, seine Schritte in der Zukunft. Und der Herr sagt zu ihm, verlass das Land nicht, bleib hier. Und 凡是我所告诉你吩咐你的，你如果照出去行，留到这一块土地上，我与你父亲亚伯拉罕同在，我会与你同在，你的后裔会在这块土地上兴旺起来。 Und der Herr sagt zu Isaak, so wie ich mit deinem Vater war und ihm dieses Land gegeben habe, werde ich das Land dir und deiner Nachkommen auch geben. Verlass dieses Land nicht, auch wenn es Hungersnot, eine riesengroße Hungersnot, auch wenn alle abhauen, aber du bleibst hier. Und bevor ein Durchbruch, ein Aufbruch kommt, es ist wirklich zu empfangen, was der Geist Gottes in unserer aktuellen Situation zu sagen hat. So, ihr Lieben, darf ich fragen, wer möchte ab heute, in den Rest unseres Lebens, tagtäglich die Führung, die Reden des Herrn und spüren und hören und befolgen. Amen. 很简单，你可以在这里跪下祷告，经历神的同在，24个经外。但是我今天是要告诉你们的，耶稣说，你们要去，是万民族我的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名为他们施洗。凡我所吩咐你们的，你们如果教训人遵守的话，我就 Es ist wichtig, die Anbetung im Gegenwart des Herrn, Tag an, Tag aus, unterkniend, unterstehend und um den Herrn zu loben. Aber es kommt eine Zeit, wo der Herr zu uns sagt, alle Macht wurde mir gegeben und das steht auch euch zur Verfügung. Geht hin in alle Nationen, predigt das Evangelium, treibt den Dämonen aus und bringt die Menschen ins Reich Gottes. Ich werde immer bis ans Ende der Welt mit euch sein. Und bitte sag zu deinem Nachbar mit deiner Zuversicht, wir brauchen wirklich die Mitgehen des Herrn in unserem Leben. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 你在任何环境中，如果有神的同在，这个世界会改变的。这个你在这个地方，这个地方会改变的。 Und wenn der Herr mit uns ist, und egal wo wir uns hingehen, egal wo der Herr uns hinstellt, und wir werden ein Segen sein, und wir werden auch ein großer Segen werden. 我巴不得这我们的教会以后起个名字叫荣耀的利和波。 Ich wünsche mir, dass Glory Life vielleicht jemand einen neuen Namen hat. So Glory, das ist schwierig zu übersetzen. Glory, der Fluss heißt Rehobo, ein Ort, wo Isaak zum Schluss und dann die Brunnen ausgegraben hat und er hatte keinen Streit mehr mit den Philister. Halleluja. Ich habe mich in der Zeit, als ich in der Zeit war, 不可惜，那就是戴上脚镣手铐，给你关黑房子，你自己要签字。 Und als ich zum zweiten Mal verhaftet wurde, ich musste auf eine Vereinbarung unterschreiben. Da steht, solange ich im Gefängnis bin, ich darf nicht einmal den Namen Jesus über mein Leben rauskommen lassen. Und nicht singen, nicht beten, nichts tun. Und jedes Mal, wenn ich versuche, das zu tun, sie werden mich zeitlos in einem schwarzen Loch mit den geketteten Füßen und Händen und dort im Keller sperren. Ich habe das erste Mal in der Gefängnis gesagt, 囚犯需要福音了，那我住在监狱里也无所惧怕，疯了一样，每一天疯狂地传福音，所以最后有加了两年刑。 Obwohl ich unterschrieben habe, aber ich sage, ich muss dem Herrn mehr gehorchen als die Menschen. Und als ich die Gefangenen gesehen habe, als ich alle die zum Tod verurteilt sind, die nur noch auf ihren Hinrichtung warten, und ich bin hingerannt, ich habe sie das Evangelium gegeben, die Liebe des Herrn gezeigt, und deswegen haben sie die Jahre in meinem Gefängnis wieder vermehrt. Als ich zum zweiten Mal ins Gefängnis kam und der neue Gefängnisdirektor hat einen Brief von der alten Gefängnisdirektor gekriegt bezüglich meiner Person. Und der ältere Gefängnisdirektor schreibt, dieser Prediger ist einer, der die Welt durcheinander bringt. Bitte schaut zu, dass er keine Kontakte zum Menschen hat und dass er nicht singen, beten, sprechen, einfach seinen Mund nicht aufmachen darf. So, ich war in der Gefängnisdirektor 你是为什么？我说不知道。啊，你犯什么罪？我说我不知道，我犯什么罪。 Und dann wurde ich in einem kleinen Gefängnis verhaftet. Das war immerhin 800 Menschen in einem riesengroßen Raum. Und als ich als Frischling dort hinkam, alle fragten mich, warum bist du hier? Sie haben alle ihre Heldentaten aufgezählt. Sie fragten mich, warum bist du hier? Ich sagte, ich weiß es nicht. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe zu allen Gefangenen, Mitgefangenen gesagt, das ist ein Geheimnis. Aber in der chinesischen Kultur ist so, alle Menschen lieben Geheimnis. Und ich sage, ich kann euch nicht sagen, so kommen sie noch heftiger, um mich zu drängen, um zu zwingen, zu sagen, warum ich da bin. Und die fragt mich, was macht deine Familie vom Beruf? Da habe ich gesagt, es ist ein Geheimnis. Dann wurden sie noch neugieriger. Gut, ich habe meine Versprechen gegeben und zu Menschen und ich versuche das auch dran zu halten, aber mein Herz hat so viele Schmerzen. Ich sage, Herr, das Feuer brennt, die Botschaft ist da und die Menschen sind da, aber ich kann nicht weitergeben. Es schmerzt meine Seele so sehr. Und ich rede mit Gott und plötzlich sagt er zu mir, da sprich doch in Zungen. 你知道，我开始科目圣灵的时候，圣灵的同在临到我，我碰到哪个地方，哪个地方都开始改变。每一个人见到我的时候，都有点不一样。 Und wirklich nicht, um mich selbst zu verehren, es ist wirklich Zeugnis ist das, was der Herr in meinem Leben getan hat. Und dort im Gefängnis, obwohl ich nichts geredet habe, aber dort, überall, wo ich hinkomme, auch wenn ich Menschen kurz angestoßen habe, die wurde verändert. Sie haben etwas in der Luft gespürt. 有病了也没有地方看医生，也没有药物。哎呀，看到很多人那种可怜呐，不但是犯罪，那个罪在他们的心中苦毒，那种怨恨，那加上那种疾病、忧虑，很多有病的人没有希望。In ein Zimmer großes Gefängnis, es ist grausam dort zu sein, besonders zu sehen, was Sünde mit einem Mensch macht. Sünde knechtet und raubt und nehmt wirklich alles, was Leben beinhaltet, von den Menschen weg. Und die sind Gefangene, die sind Tag und Nacht da, ohne jegliche Lebenssignale, ohne jegliche Funke von Freude. Und das schmerzt mein Herz so sehr. 那我心里有一种极深的渴望。有一天有人开始突然间问我，哎，就是在叫我这个名字的时候，你的爸爸是做什么的？你家里你的哥哥他们是做什么？我说我这个家族啊，是的，一生啊都是做一生的。 Und nach einer Zeit, und ein Mann kommt zu mir ganz leise und er versucht durch eine sanfte Art eine Antwort zu kriegen. Der sagt, hey, sag mal nur zu mir, was macht dein Vater? Was macht deine Familie? Und ich sage, eigentlich darf ich das nicht sagen, aber mein Vater ist ein großer Arzt. Alle meine Familienmitglieder, die sind Ärzte. 哇，马上这个名字都在监狱传过。哇，这家伙他犯的罪一定是治死了人是什么了？他是个大的案子，他父亲是医生，他哥哥是都是医生。Unter nach einer Minute hat das ganze Zimmer die 800 Damen gewusst, was mein Vater machte, und sie sagen zu mir, dass ich ein Arzt bin. 然后就开始这个监狱的里面呢，就是说这些有点真正快死的了，你知道吗？ 需要人帮助，说你父亲是医生，有没有一种祖传秘方啊？因为中国人那个医生啊，就是传儿子不传女儿，祖传秘方就是一种秘密的时候要告诉儿子，有没有给你这些这么多有病的人 ？Trotzdem Hoffnungslosigkeit, aber Menschen sind Menschen. Ein bisschen gutes Herz haben sie dennoch. Und da, also im Gefängnis. Also die Gefängnis kümmert sich überhaupt nicht um die Gefangenen. Wenn eine krank ist und stirbt, da haben sie noch wenig Arbeit. Und also die lassen wirklich Menschen verfaulen. Und dann kommen die Gefangenen zu mir und sagen, guck mal, der liegt am Sterben. Kannst du bitte etwas machen? Und das, was sein Vater dir beigebracht hat, ein Geheimnis. 我说有病不一定都要吃药呀，有病不一定都要吃药呀。 Und dann habe ich gesagt, wenn man krank ist, man braucht nicht immer Tabletten und Medizin zu sich nehmen. Die Chinesen glauben an solche mysterischen Sachen. Und da habe ich gesagt, manchmal reicht es nur, wenn man kurz ihn berührt. 可是你祷告的时候，你必须要奉耶稣的名祷告。可是又不准写讲耶稣这个名字，那我就突然间想到，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，大家不知道我哈哈是吧？哈哈哈，哈利路，哈利路，哈哈哈，哈利路，哈利路亚。Und aber ich durfte den Namen Jesus nicht aussprechen und auch nicht beten. Dann die kranken Menschen wurden zu mir gebracht und alle schauten mich an. Und dann habe ich meine Hand auf die Kranken gelegt, habe ich angefangen, ha, ha, ha, ha, ha, ha, auszusprechen. Dann alle Mitgefangenen sprechen mit. Dann gehe ich ein bisschen weiter, Hali, und dann sprechen alle Hali und Halleluja. Und keiner hat gewusst, was das bedeutet. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, Halleluja. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ich habe nicht den Vereinbarung gebrochen, aber ich habe trotzdem gepredigt. Ich habe trotzdem das Reich Gottes ins Gefängnis herangebracht. Ich 有很多人脖子有问题了，肩膀有问题，腰有问题了，心脏有问题了。我都说哈哈哈哈哈哈哈哈，都认为我是医生的儿子嘛。我他叫怎么说就怎么说。Und alle Gefangenen seit dem Tag an rufen mich Sohn von Doktor. Und ich habe den Namen Jesus nicht ausgesprochen, aber mein Herz war mit Jesus. Und unser Herr Jesus war da im Raum, als wir angefangen, Halleluja auszusprechen. Er kommt mit seinem Reich, mit seiner Gegenwart. Und viele, viele Menschen wurden berührt, wurden geheilt, haben Hoffnung empfangen. 在神的同在中, 你可以手按病人, 你可以拿死, 你可以为人医病, es ist wahr, was Gottes Wort sagt. Im Glauben können wir was Giftiges trinken, können wir Schlange heben und können wir Wunder und Zeichen mit dem Herrn bewirken, weil er mit uns ist. Und 800 Menschen sind nicht so viele in China. Und nach wenigen Tagen kommen die Gefängnismitarbeiter und den Direktor heimlich zu mir und sagen, wir haben gehört, du bist Sohn von Doktor. Und wir haben Rückenschmerzen, wir haben da Schmerzen und die Schwiegermutter und die Mutter hatte das und jenes. Kannst du vielleicht auch kommen? Und ich habe kurz für einen Polizist gebetet, er wurde sofort geheilt und dann, er hat mich wirklich ins Krankenhaus geschickt, um dort eine Fortbildung zu machen. Dann wurde ich zum Direktor vom Krankenhaus gebracht und dieser Direktor vom Krankenhaus sagt zu mir, also wir haben gehört, Sie sind auch Sohn von einem Doktor. Also ich bin auch ein Sohn von Doktor. Alle meine Familie sind Ärzte. Und es gibt eine Schwierigkeit in meiner Familie, die ich keine Lösung finden kann. Nämlich mein Vater wurde schwer krank und niemand könnte ihn heilen. Und kannst du bitte vorbeikommen und etwas tun? 我到他家里的时候没有做出任何方面，我就是哈哈哈哈哈哈哈哈利路亚，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Vater, der Krankenhausdirektor, nach Hause gekommen, habe seinen Vater gesehen, habe ihm seine Hand genommen und habe gesagt, sprich mit mir. Haha, Halleluja. Und dann in dem Moment kommt der Gegenwart des Herrn und er wurde komplett geheilt. Halleluja. 这个医生那父亲得到医治了以后，他真的能够起来行走了。他能够起来行走了，哪一回事？本来是完全瘫痪不可以的。他走了以后，这个监狱里做出一个决定，要给我戴上手铐。哼，两个警察陪着我，要到医院里，要叫我学学这个怎样的按摩呀、针灸啊，去到洛阳医院。没一天去，后来我终于很快。 不到三个月呀，我都拿到一个证书，可以做医生了，在监狱。 Und so weil der Vater von diesem Mann geheilt wurde, er wurde komplett gelähmt. An dem Abend er konnte laufen, und er hatte zu seinem Sohn gesagt: So schick dieser Mann zu dem besten Krankenhaus, dass er eine Fortbildung macht. Und dann kommt zwei Polizisten und hat mich wieder in Ketten gelegt und mich ins Krankenhaus gebracht. Und dort habe ich 3 Monate lang Massage gelernt. Und da habe ich auch offiziell eine eine Bestätigung bekommen, dass ich ab dem Moment an als Masseur arbeiten darf. Halleluja. Ich wünsche mir, dass ich nur in einer Nacht in alle Nationen gehen kann, in den dunkelsten Orten dieser Welt, die die Samen der Hoffnung und des Lichtgottes unter hinbringe. 一个国家的歌啊，我今天早上给大家讲道的时候才说，一个国家一个民族的诗歌啊，那个韵律啊，把那个民族能够改变啊。中国家庭教会的诗歌对中华民族来讲啊，老百姓你一唱的时候，他都马上触动住了他们的心灵了。Und Lobpreis, also jedes Land hatte eigene Melodie. Und in China, wir haben unsere eigene Lobpreismelodie. Wenn diese Melodie und gesungen wird, die Herzen, die Seele wird auch wirklich zum Herrn geführt. Im Gefängnis, ich habe unzählige Lieder geschrieben und Tag und Nacht habe ich gesungen, habe ich den Mitgefangenen hoffnungsvolle Lieder beizubringen. Und dieses Lied, was ich gerade gesungen habe, ist: Oh, der Fluss des Heiligen Geistes, oh, Fluss der Freude, oh, der Fluss, der von dem Thron Gottes herabfließt und fließt in mein Herz, fließt in meinen Körper, fließt in meinen Geist, fließt in mein Dorf und fließt in mein Land. Und dieser Strom des Heiligen Geistes fließt, das unter nehme meine Sorge mit, nehme meine Krankheit mit und nehme meine Unglaube mit. Und Amen. Ich würde fliegen, ich würde tanzen und so weiter. Halleluja. Amen. Morgen lobe ich dem Herrn, Mittag lobe ich dem Herrn. Abend lobe ich den Herrn. Morgen, Abend will ich dem Herrn loben. Halleluja! Das ist das allererste Mal, als wir uns begegnet haben, ich habe Pastor Georg dieses Lied beigebracht. So viele Jahre ist vergangen und er hat dieses Lied immer noch nicht vergessen. Halleluja. Nachdem ich offiziell Masseur geworden bin, und dann habe ich zusätzlich eine Erlaubnis gekriegt vom Gefängnis. Ich darf nach dem Abendessen aus dem Gefängnis rausgehen, alles machen, was ich möchte. Wichtig ist, zum Frühstück soll ich wieder zurück sein. Dann habe ich die umliegenden Dörfer und Städte besucht und gepredigt und Gemeinde gebaut und dann der Werke des Herrn nachgegangen. Und dann kommt ein... Halleluja. Und dann kommt ein Polizist und er zu mir und er sagt zu mir: Ün, ich brauche deine Hilfe. Und du musst zu, zu mir nach Hause kommen. Meine Frau hatte Rückenschmerzen. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Das Schlimmste ist, sie ist mein Feind. Sie redet von morgens bis morgens und Worte gegen mich. Also mein Herz ist wirklich also voller Kummer, voller Schmerzen. Vielleicht kannst du da was machen. Ich brauche deine Freude. Halleluja. So,我非常感谢神啊，昨天带给我们的信息让我们喜乐。 你如果是保罗被在监牢里，不要抱怨，你看我，我看你了，那就两个人赞美主，那个监狱地会震动，那个你的锁链都开了，心也开了。 Und Gottes Wort lehrt uns, als Apostel Petrus und Silas im Gefängnis war und äußere Umstände haben ihnen Freude nicht verhindert. Sie haben gesungen. Sie haben nicht gegenseitig angeschaut und gesagt, oh, du Arme, und dann oh, immer gegenseitig Mitleid, sondern sie haben sich gegenseitig angeschaut, haben dem Herrn gelobt und das Gefängnis fing an zu beben. Ihr habt in der Kirche, ihr habt in der Kirche, 带上你的家人来到主的面前，感恩、赞美、舒爽恩典。 Und so durfte ich auch Eheberatung machen und die Frau hatte Freude, das Herrn empfangen. Es ist wichtig für uns, so wie und das so schön angerichtet wurde, dass wir nicht nur in der Gemeinde einen Altar haben, wo wir dem Herrn preisen und ihm begegnen, sondern es ist wichtig für uns jeder Einzelne. Für uns persönlich, aber auch in der Ehe, in der Familie, dass wir zu Hause einen Altar des Gebets und des Lobpreises, des Gegenwart des Herrn haben. Das ist das Gegenwart des Herrn haben. 我们很大的教堂，我们贷了款，我们多少个办公室，现在聚不了会了。我们这贷了款，我们现在不知道下一步该怎么办。发布新的薪水，银行的利息也不知道该怎么办。 In den vergangenen 3 Jahren war sehr schwer für viele Gemeinden weltweit. Von Baptisten bis zum Methodisten, von Pfingstler, also viel Freunde durch den Dienst der Back to Jerusalem und kontakte mich und sagen, Bruder Jürgen, bitte betet für uns, bitte helft uns. Viel großartige Pastoren und sagen, Bruder Jürgen, wir können keine Gehälter mehr bezahlen für unsere Mitarbeiter, unsere Gebäude, wir haben Kredite aufgenommen, wir können nicht mehr bezahlen. Und viele sagen, Bruder Jürgen, meine Ehe ist zu Ende, mein Dienst, ich habe keine Freude mehr. Und bitte zeigt uns einen Ausweg. Es gibt viele Gemeinden, und sie haben so wenig Leben in der Gemeinde. Am Sonntag kommen alle zusammen und ein bisschen gesungen und der Pastor hält eine Predigt und rasch hin zum Tür und freundlich verabschiedet sich von jedem und dann wartet, bis die nächste Woche kommt. Und keine Wunder, das ist der Fluss des Geistes Herrn nicht in der Gemeinde bewegt. Und die Menschenleben wurden nicht verändert. Und die Menschen und haben wissen nichts von Jüngerschaft, von Freude im Heiligen Geist. So, liebe Geschwister, egal woher wir kommen, Religion, Religiosität und auch gute Traditionen, christliche Traditionen können uns niemals helfen. Religion liegt noch viel mehr Last und auf unser Leben. Der Einzige, der uns wirklich Freiheit, diese Freude und diese Leichtigkeit schenken kann, das ist eine persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus und erfüllt werden von seinem Heiligen Geist. 亚伯拉罕可能每一天都给儿子来讲故事，他怎样遇见了神，神怎样跟他说离开乌尔的，神怎样跟他说要他的儿子要谈到要献给神。可是他自己没有这个经历啊，他儿子是很听话很顺服的献上，自己没有经历啊，遇到了一次饥荒，就是亚伯拉罕的年代，这个饥荒来到的时候没有办法了，他要下埃及，神在告诉他不，你不要下埃及，你的父亲差一点没有给太太丢掉。 Zurück zu den Geschichte von Isaac. Und er ist aufgewachsen im Haus eines Glaubensvaters. Sein Vater erzählt ihm Tag ein, Tag aus die Geschichte aus Ur, die Geschichte aus seinem Leben, wie er dem Herrn begegnet ist und Reden vom Herrn. Aber Isaac ist behütet aufgewachsen. Er hatte bis dahin keine persönliche Begegnung mit Gott. Er hatte nur von Sagen gehört und vielleicht auch gelernt im Unterricht. Aber er hatte keine persönliche Begegnung mit Gott. Bis eine große Hungersnot das Land besuchte. Und er wollte auch nach Ägypten gehen, wie alle anderen Menschen. Aber der Herr sagt zu ihm, nein, du bleibst hier und du wirst eine Begegnung mit mir haben. 他听从神的话，那一年留到那里就开始耕耘撒种，神就以超自然的恩典降下恩雨。那一年别人都是荒年，只有他一家是丰年，日增月盛，成了大户的人家。 Gottes Wort lehrt uns auch in 1. Mose Kapitel 26 und Isaac und sät und arbeitet an dem Jahr und er gewann hundertfach zurück. Und ein Vers steht weiter, er wurde reicher, bis er sehr reich geworden ist. Und die Philister haben angefangen, eifersüchtig zu werden auf seine Segen. 所以2023年你要打开你属灵的耳朵听神告诉你，或者透过牧师告诉你，我们要成为一个跟从耶稣执行大使命的一群人去撒种。危机的时代，这个时代需要福音。 So, liebe Geschwister, wir erleben auch eine große Hungersnot zur Zeit, auch weltweit, in aller Hinsicht. Und der Herr ruft zu uns und laufe nicht weg, sondern bleib dort, wo du bist und fing an zu säen. Und dieses Jahr, ist 2023, ist das Jahr der Ernte ranbringen und so eine hundertfach rein. Und du wirst reicher, immer reich werden, bis deine Feinde wirklich eine rötliche Augen bekommen, sagen, schau, der Herr ist wirklich mit ihm. Halleluja. 所以饥荒的年间呢，你们在这里开始一道聚会，一道聚会，网络上神学，说对了，你坐在神的心意上了。我也是这样做的，门训列国面对面，每一天都不会停。 So ihr Lieben, und besonders in dieser Zeit, es ist nicht um arbeitslos zu werden, nicht in Ruhestand zu gehen oder zu bleiben, sondern es ist wirklich Zeit, wie wir gesungen haben, steh auf und werdet Licht. Aber in einem Überfluss heraus, in einer tiefe Verbundenheit mit dem Herrn, unter Tag an, Tag aus, und geht zu den Menschen, unter trainierte Junge und predigt das Evangelium und folge Christus nach. Und wir werden erleben, wie der Herr mit uns geht und nicht nur 30, 60, sondern hundertfach werden zurückkommen. 我们要成为一个让魔鬼怕我们的人。 Und ich habe Entscheidung für mich getroffen. Ich möchte ein Mann Gottes werden, dass wenn der Satan mich sieht und riecht, er wird sofort abhauen, weil er Angst hat. Amen. Amen. 以利米来王带着他的军长啊，命令说。以撒，你赶快带着人走，你不能够住到我的门口了，你现在把我国家的财富都拿走了呀，我们现在什么种子都没有，你现在日增月盛，成为大户，牛群羊群仆人都跑你那儿来了，我现在命令你立刻离开。以撒说没有问题，我离开，我有神的同在，你离开，你照着你去到一个没有人要的地方，那山旮旯的山谷的里面， 伊萨说没有问题。他到山谷的里面去挖的时候，还有谁 ？Und die Geschichte von Isaac ist uns auch sehr bekannt. Und er hatte und hat verstopfte Brunnen herausgegraben. Dann kommt lebendiges Wasser. Dann kommen die Philister. Dann kommt der König von Philister mit aller seiner Armee und sagen: Kannst du bitte unser Land verlassen? Du bist so reich geworden. Du bist reicher als ich. Und du hast alle unser Reichtum weggenommen und kannst du bitte weggehen. Und Isaac sagt, kein Problem, wo ich hingehe, da geht der Herr mit. Und er geht in eine Schlucht und dort hat er angefangen, Brunnen zu graben. Da fand er wieder lebendiges Wasser. Da kommen wieder die anderen, bis er in Rehoboth. 那还有一般人啊 是腓力士人啊 那个腓力士人啊 专读亚伯拉罕的经 以撒的经 给你堵住你的生意 堵住你的客户 放一个东西 让你的里面不出水 Und unser Leben, wir haben auch viele Philister. Philister sind die Spezialisten, um Brunnen zu verstopfen und um Dreck, um Steine in unsere Brunnen hineinzulegen. Und sie haben alle Brunnen von Abraham und verstopft. Und das Gleiche wollen sie mit Isaac, der Sohn, machen. Und lass deine Brunnen und nicht verstopft werden, sondern nimm die Steine raus und dann lass das lebendige Wasser fließen. 你要小心，有人读你的经的时候，你不要生他的气，他可以嫉妒你，你说我不嫉妒。 他可以嫉妒你，你可以告诉他，我不会嫉妒你，没有问题，要了给你。 Und Pastor Georg, also für uns alle ist wichtig zu lernen. Und wenn Menschen unsere Brunnen haben möchten, sagen, bitte schön, kannst du haben, dann werde ich wieder eine neue haben, weil ich weiß, dort, wo ich hingehe, der Herr geht mit mir mit. Ich streite nicht mit dir. Und wenn du eifersüchtig bist auf meine Segen, ich bin nicht eifersüchtig auf dich, weil ich weiß, der Herr, alles, was ich habe, kommt vom Herrn. Halleluja. Mike, 过去这一年有很多的教会的领袖离开我们，而且呢讲了很多的东西坏话来堵塞我们，叫人怎么怎么。我说你要效法以撒呀，要效法以撒呀。他堵你的经，你不要堵他的经，堵了要了给你。你不要叫别人把你的里面引入，你要回宫拿石头来攻的时候，你要做一点正事，你好好把耶稣基督钉他钉十字架。 Letzte Woche, der Schwiegersohn von Pastor Benny Hinn, Pastor Michael Kolianos, hat mitten in der Nacht angerufen und dann sagt er, Papa Jün, also ich habe ein Problem. Ich sage, ja, Probleme haben wir alle. Und ich sage, nein, mein Problem ist anders. Viele meiner engsten Mitarbeiter, und sie haben mich verlassen. Sie haben in der Nachbarschaft eine neue Gemeinde gegründet. Und sie fingen in Social Media und schlechte Sachen über mein Leben zu sagen, zu berichten. Und das schmerzt mein Herz so sehr. Da habe ich gelacht. Und er sagt, warum lachst du, Vater? Ich sage, es ist gut so. Wenn Menschen eifersüchtig sind auf dich und deine Brunnen haben möchte, gib ihnen. Und lass dein Herz nicht verhärtet werden. Lass dein Herz nicht verstopft werden, sondern lass dein Herz weiter frei bleiben und das lebendige Wasser weiter fließt. Und schau auf zu Jesus, die Gekreuzigte. Und das ist unser Zuversicht und das ist unser Quelle. Amen. Amen. Unser Herz ist ein Kuh-Jing啊. 你千万不要被人的一句伤害的话语 攻击的话语开始不饶恕，被那个东西堵住了，你给主交不通了，没有谁了。 So ihr Lieben, wirklich zum Schluss, unser Herz, lass es nicht verstopft werden. Wenn es verstopft werden von Menschen, dann ist dieses Herz auch verstopft gegenüber zum Herrn, zum Heiligen Geist. Derjenige, der leidet und einen Schaden leidet, das sind wir. Und ich glaube, es ist Zeit, aufhören. 时间差不多了。好吧。 时间差不多的话呢，那我就稍微开个头就可以了。你们慢慢讲，我跟你讲啊，我一天到晚都讲不完，我里头有个活水泉。So ihr Lieben, also Entschuldigung, also ich bin gewohnt, sehr sehr lange zu predigen, aber ich glaube, wir haben den Hauptpunkt verstanden und lass uns diese Stelle einen Schnitt machen und wir haben heute Abend und heute Nachmittag noch Zeit, dem Herrn weiterzusuchen. Halleluja. Amen. Ja. Ho, ho, ho. Schenglinda, ho. Renschauze, wo man die Sinn. Amen. Amen. Amen. Was ich jetzt auch hier sage, ich hätte einen Moment auch da. Halleluja, ja. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott etwas tun möchte. Als Bruder Jüng gesprochen hat, hat wirklich der Heilige Geist zu mir, glaube ich, geredet. Und zwar, ich glaube, es sind wirklich einige hier und du hast wirklich dieses Empfinden, dass um dich herum sehr dunkel ist und du bist so in dieser Gefahr, wirklich, wirklich zu verzweifeln an der Dunkelheit um dich herum. Und du hast gehört die Geschichten von Bruder Jün, wie er wirklich, wie Gott ihn an die dunkelsten Orte geschickt hat im Gefängnis und wie er wirklich diese dunklen Orte verwandelt hat. Und ich glaube, dass Gott wirklich einige hier ganz neu ermutigen möchte, wirklich die Finsternis, die spezielle Finsternis, die um dich herum gerade, die du siehst, das kann auch deine ganze Nation beziehen, weil du einfach die Finsternis siehst, die da ist, ja, um dich herum. Und da ist etwas in dir gewesen, was wie müde geworden ist oder aufgeben wollte oder zurückgehen wollte oder abhauen wollte auch, ja. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute wirklich in uns eine neue Entschiedenheit hineingeben möchte, wirklich die Finsternis, mit der wir gerade zu tun haben, in deinem Leben, in Deutschland, in Europa, wo auch immer wir sind, wirklich an diesem Ort zu stehen und diese Finsternis zu verwandeln. Ja. Amen. Ja. Halleluja. Zu wem von euch spricht das? Lass uns einfach mal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Hast du übersetzt, was ich gesagt habe? Ja, Halleluja. Okay. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wer kann damit was anfangen mit diesem Wort? Streck einfach mal deine Hände aus. Ja? Oder wirklich von dieser, okay, das ist immer richtig. Halleluja. Wo du wirklich von dieser, mit dieser Herausforderung der Finsternis ziehst und wo eigentlich etwas in dir abhauen möchte. Aber Jesus möchte heute Nachmittag wirklich eine neue Zuversicht, eine neue Stärke, eine neue Entschiedenheit in dir hervorbringen. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, Herr, dass du ganz neu, Herr, mit diesem Feuer der Entschiedenheit kommst jetzt in deine Söhne und deine Töchter hinein, Herr. Mit einem neuen Feuer der Zuversicht, Herr. Herr, dass nicht wir verwandelt werden von der Finsternis, sondern dass wir durch dich, Jesus, die Finsternis um uns herum verwandeln, Herr. Halleluja. Wir sind Finsternisverwandler durch das Feuer Gottes, durch die Autorität des Heiligen Geistes, durch die Liebe von Jesus, die in uns ist, Herr. Verwandeln wir diese Welt, Herr. Verwandeln wir die Finsternis in Licht, Herr. Verwandeln wir unsere Nation. Verwandeln wir unsere Familie. Verwandeln wir unsere Ehe. Verwandeln wir unseren Arbeitsplatz. Herr, verwandeln wir unsere Gemeinden. Verwandeln wir unsere Kirchen. Verwandeln wir unsere Orte. Verwandeln wir unsere Straßen. Verwandeln wir unsere Nachbarschaft, Herr. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. So sagen wir, komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Komm und setz neu diese Entschiedenheit frei in den Herzen heute Nachmittag hier, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sag einfach mal zu Jesus. Sag einfach mal, Herr Jesus. Jesus. Ich vertraue dir. Dein Licht leuchtet. Amen. In der Finsternis. Amen. Und die Finsternis kann es nicht überwältigen. Amen. Sondern das Licht Gottes in mir ist stärker als jede Finsternis. Und ich bin derjenige, der die Finsternis verwandelt. Amen. Durch dich, Jesus. Und ich sage, komm, Heiliger Geist. Amen. Ich entscheide mich neu, dir zu vertrauen. Nicht abzuhauen, sondern zu stehen. Amen. Und die Finsternis zu verwandeln in Licht. Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Feuer. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke für diesen Geist der Stärke. Danke für diesen Geist der Entschiedenheit, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Bis an die Enden der Erde. Weißt du, daran wirst du dich erinnern, auch nach diesem Wochenende. Halleluja. Du bist ein Finsternisverwandler. Amen. Wow, die Finsternis kann nicht standhalten vor dir. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir noch eine Sammlung einnehmen. Und zwar wollen wir wirklich auch, wir wollen auch den Dienst von Bruder Jün unterstützen. Er hat ja diesen Dienst Back to Jerusalem und sendet Missionare aus in die ganze Welt. Und wir wollen wirklich, zum einen, wir wollen Leute sein, die in der Finsternis stehen und die Finsternis verwandeln. Und gleichzeitig wollen wir Leute unterstützen, die in der Finsternis stehen und die Finsternis verwandeln an ihrem Ort. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass in China etwa 20 Pastoren, die mit Bruder Jün verbunden sind, verhaftet worden sind, Gefängnisurteile bekommen haben und so weiter. Aber Bruder Jün hat die Möglichkeit, sie finanziell zu unterstützen. Wir haben auch schon als Gemeinde da was dazu gegeben. Aber wir wollen insgesamt einfach den ganzen Dienst einfach wirklich der Mission und der weltweiten einfach Ermutigungsbewegung, ja, es ist eine Bewegung, Back to Jerusalem, ja, von China nach Jerusalem, gerade auch durch das 1040-Fenster, durch die finstersten Länder, Iran und Burma und Indien und all diese Länder hindurch, überall, pakistanisches, letztes Mal hat Jün erzählt, pakistanische Missionare hat er freigesetzt und so weiter. Und die wollen wir unterstützen, einfach in ihrem Dienst, weil da, wo du nicht hingehen kannst vielleicht, Gott sendet dich an einen bestimmten Ort, um die Finsternis zu verwandeln. Aber da, wo du nicht hingehen kannst, kannst du wiederum andere unterstützen, die Gott dahin gesandt hat. Amen. Also frag den Heiligen Geist heute Morgen. Ich möchte einfach jetzt die Gelegenheit geben am Ende, bevor wir jetzt gleich Mittagspause machen. Aber einfach, dass du die Gelegenheit hast, wirklich da hineinzusehen. Du kannst hier, wir geben die Eimer durch, du kannst hier in den Eimer hineingeben, in bar. Oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen und in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du über Internet zuschaust, da ist die Infos, wird eingeblendet. Überweisung kannst du, PayPal kannst du oder Kreditkarte kannst du geben, genau. Also tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Mach einfach als Betreff, wenn du überweist, mach einfach als Betreff Back to Jerusalem Missionare und dann werden wir das entsprechend weiterleiten, auch an den Dienst von Bruder Jün.